Wir sind es ja heute gewöhnt, dass Nachrichten innerhalb von Sekunden um den Erdball eilen. Jeder kann Reporter werden. Egal, wo wir gerade dabei sind, die Videofunktion oder die Audioaufnahme unserer Handys ist einen Wisch entfernt. Der Aufreger der heutigen Zeit ist nicht, dass Nachrichten dabei sind, sondern der Aufreger der heutigen Zeit ist, dass Nachrichten manchmal verzerrend sind. Und ganz besonders, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist und Reporter davon berichtet haben, gibt es hinterher eine öffentlich geführte Diskussion darüber, ob es Grenzen geben muss, was denn die Medien noch berichten und wo sich die Medien gefälligst rauszuhalten haben. Da gibt es irgendwie Grenzen. Zumindest glauben wir, Grenzen erspüren zu können. Manchmal, so das Gefühl, müssen Medien sich zurückhalten. Ja, und dieses Gefühl kommt nicht von ungefähr. Dieses Gefühl kommt daher, dass wir mehrmals schon gesehen haben, wie es ist, wenn die Medien in eine Art Nachrichtenblutrausch verfallen. Aber wie das so ist, es gibt für alles ein erstes Mal. Und in Deutschland, so behaupten manche, war dieses erste Mal am 16. August 1988, als nämlich ein gewisser Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner die Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck überfallen. Das Ganze wird dann zu einem wirklich geradezu bizarren Medienspektakel und zu einer Art Sündenfall, wenn man so will. Danach war zumindest für Journalisten nichts mehr wie vorher. 16. August, 7 Uhr morgens. Nach durchzechter Nacht beschließen zwei Männer, eine Bank auszurauben. Noch wissen sie nicht, dass sie das öffentlichste Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte in Szene setzen. Gladbeck, NRW, 8 Uhr morgens. Der Überfall gerät zur Geiselnahme. In der Deutschen Bank verschanzen sich Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner mit zwei Angestellten. Die Polizei will Zeit gewinnen. Mit Schüssen in die Fenster verleihen die Gangster ihren Forderungen Nachdruck. 300.000 Mark, ein Fluchtfahrzeug. Das Geld wird übergeben. Der Polizei ist klar, die beiden machen ernst. Uhr abends. Das Fluchtauto wird vorgefahren, nach Anweisung von Rösner. Dann fahren die Gangster mit den Geiseln Richtung Innenstadt, verfolgt von Polizisten. So weit, so normal. So normal, wie eine Geiselnahme halt nun mal sein kann. Noch in Gladbeck steigt Rösners Freundin zu. Eine Irrfahrt beginnt. Mittwochmorgen, Fahrt nach Bremen. Die Polizei in dreier Länder rangeln um die Kompetenzen. Wenn man sich die Berichterstattung von damals anschaut, sieht man ja die Typen. Und es wird irgendwie sofort klar, dass mit denen nicht zu spaßen ist. Der eine der beiden sieht ganz eindeutig so aus, wie man sich so einen irren Serienkiller auch wirklich vorstellt. 7 Uhr abends. Tatenlos sieht die Polizei zu, wie die Geiselnehmer einen vollbesetzten Linienbus kapern. Als das Gladbecker Geiseldrama endlich beendet war, gab es viel, viel aufzuarbeiten. Unter anderem die Rolle, die eben die Polizei auch spielte bei dem Ganzen. Schon die erste Verfolgung, wird oft behauptet, war das Problem. Denn ursprünglich hatten die Geiselnehmer vor, die zwei Geiseln aus der Bank gleich kurz darauf wieder freizulassen. Weil sie aber die ganze Zeit von einem Polizeischwadron umgeben waren, entschieden sie sich um. Genauso ist es mit dieser Busgeschichte. Die Polizei argumentiert, es gab keine Möglichkeit, einen sicheren Zugriff zu machen. Die Frage stellt sich natürlich, hätte man es trotzdem versucht, wäre vielleicht anderes verhindert worden. Außerdem war man ja zu jedem Zeitpunkt über den Aufenthaltsort der Geiselnehmer informiert. Das Ganze war also mindestens zum Teil auch durch Kompetenzgerangel und Missplanung verursacht. Es hätte ja genug Polizei vor Ort geben können. Jetzt ist jedenfalls auch der Moment gekommen, in dem die Presse aktiver wird. Die war der Sache jetzt schon ein Weilchen auf der Spur. Und als nun die Geiselnehmer einen Bus gekapert haben, fangen einzelne Reporter an, direkt Kontakt aufzunehmen. Die Polizei hält sich zurück. Reporter gehen auf Tuchfühlung. Pressekonferenz. Ich kann ja ganz konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? Und der Letzte ist dann... Ja, ich habe 11 Jahre Knastweg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsheim da und so eine Scheiße da alles. Ne? Und ich scheiße auf mein Leben. Fototermin auf Kosten von Geiseln. Und hier wird es jetzt wirklich schwierig. Die Journalisten der damaligen Zeit argumentieren natürlich damit, dass sie einer Meldung auf der Spur waren, die nicht ignorierbar war. Dass sie unverantwortlich ihrem Berufsstand gegenüber gehandelt hätten, wenn sie die Gelegenheiten, die sich ihnen geboten haben, nicht auch genutzt hätten. Auf der anderen Seite waren die Geiselnehmer zu jedem Zeitpunkt, wenn die irgendwo angehalten haben, von einer Traube Journalisten umgeben. Manche Journalisten haben den Geiselnehmern Fotos von verdeckten Ermittlern gezeigt, damit ihnen keine Austauschgeiseln untergeschoben werden können. Manche haben ihnen Hinweise auf Wegstrecken gegeben, Kaffee geholt, nur damit sie im Tausch dazu ein Interview führen können. Und da war natürlich eine Linie weit überschritten. Außerdem waren die Journalisten, die als echte Menschentraube um die Geiselnehmer herumstanden, auch eine Art Schutzschild. Solange da Dutzende Zivilisten um die Straftäter herum waren, war ein Zugriff der Polizei praktisch nicht mehr möglich. Ich kann es nur noch mal wiederholen, die Bilder der damaligen Zeit sind bizarr. Blutrausch, das beschreibt es irgendwie noch am ehesten. Wie Nachrichtenpiranhas, die es nicht lassen können, auch noch den letzten Fitzel-Originalton aus der Situation zu melken. Das Nachsehen hatten natürlich die Geiseln. Nicht nur, dass sie vor ein sensationsgeiles Publikum, das daheim vorm Fernseher klebt, gezerrt wurden. Es war auch so, dass sie natürlich nicht freigelassen wurden, solange eben keine Gelegenheit dazu war, sich von dannen zu machen. Ja, und neben der fragwürdigen Rolle der Presse gab es dann auch einige Alleingänge von anderen, zum Beispiel von zwei Polizisten, die bei einem Toilettenstopp an einer Autobahnraststätte die Freundin eines der Täters überwältigen. Das führte direkt in die Katastrophe. Die Geiselnehmer erschießen einen 15-jährigen Jungen. Bis der Krankenwagen vor Ort ist, vergehen 20 Minuten und der Junge stirbt dann noch in der Nacht im Krankenhaus. Weiter geht die Irrfahrt. Brutal erzwingt sich Rösner freien Abzug. Raststätte Grundbergsee. Rösners Freundin geht zur Toilette. Polizisten überwältigen sie. Eigenmächtig. Rösner droht mit Geiselerschießung. Das hätten sie nicht machen sollen, diese Schweine, diese verfluchten Schweine, diese dreckigen. Doch die Freilassung von Rösners Freundin verzögert sich, weil der Schlüssel abbricht. Also das war schon ein sehr unglücklicher Vorfall, dass Beamte sich selbst entschlossen haben, ohne mit der Einsatzleitung das rückzukoppeln. Aber ich denke, in einem so außergewöhnlichen Einsatz werden immer Menschen vielleicht nicht so handeln, wie es richtig ist. Die vorschnelle Aktion fordert ein Opfer. Degowski schießt dem 15-jährigen Emanuele in den Kopf. Rettungswagen brauchen wir! Los, Rettungswagen! Erst nach 20 Minuten trifft der Rettungswagen ein. Der junge Italiener stirbt noch in dieser Nacht. Der Horrortrip geht weiter, Richtung Holland. Es kommt zum Schusswechsel. Hinter der Grenze lassen die Gangster 23 Geiseln frei. Als Gegenleistung erhalten sie ein neues Fluchtfahrzeug. Zwei Geiseln müssen mit, Silke Bischoff und Ines Feutle. Köln, Donnerstag, 11 Uhr, Medienrummel. Sie rechnen sich aber immer noch Chancen aus, zu einem positiven Ende für sich selbst und auch für die Geiseln zu kommen. Ja. Sensationsgier von Reportern lähmt die Polizei. Verbrecher als Fernsehstars. Die Publicity bietet ihnen Schutz. Einfach die körperliche Anwesenheit der Journalisten bedeutet natürlich für ihn eine gewisse Lebensversicherung. Denn da, wo sich die hautnah um ihn bewegen würden, da würde die Polizei sicherlich keinen harten Zugriff haben. Du mal die Pistole am Kopf. Es kann sein, dass sie schmieren. Aber Herr Bischoff-Hengsbach würden Sie als Vermittler akzeptieren? Das ist noch zusätzliche Geldforderung. Nein, das wollen wir aus dem ganz einfachen Grunde nicht haben. Sonst werden die noch bestuster. Ja. Bizarre Szenen. Die immer heißer hinter uns her. Obwohl ich schon einen umgelegt habe. Erschreckende Bilder. Alles an der Seite. Alles drauf? Ja. Okidok. Andere Seite braucht eine der Geiseln. Könnt ihr bitte da drüben was Kaltes zu trinken holen für eine Geisel? Irgendwas Kaltes. Also die Situation in Köln, die hat mich wirklich erschreckt, weil da Journalisten sich wirklich zu Mittätern gemacht hatten, schon fast im strafbaren Bereich den Tätern Kaffee geholt haben, ihnen Fotos gezeigt haben, damit die Polizei den Tätern nicht Geiseln unterschieben konnte im Austausch, die vielleicht getarnte Polizisten sind. Das finde ich schon Mittäterschaft. Ja, ziemlich unzweifelhaft, würde ich sagen. Allerdings, was auch heraussticht beim Gladbecker Geiseldrama, ist die Verkettung von unglaublicher Dummheit mit unglaublichem Pech, mit gelegentlicher Inkompetenz und dummen Ideen. Ein Beispiel ist der Themenanker für heute. Die ganze Geschichte wurde uns von Themenpatin R. vorgeschlagen. Und der Themenanker für heute ist das Fluchtfahrzeug. Es kommt nämlich später auf der Flucht noch zu Schusswechseln. Und da stellt sich raus, die Polizei kann das Fahrzeug praktisch nicht stoppen. Warum? Weil das eine Art rollender Panzer ist. Es ist nämlich ein 735er BMW. Die Geschichte dahinter ist, diesen 735er hatten die Geiselnehmer als Fluchtfahrzeug gefordert. Und die Polizei hatte ihnen das ausgeredet. Wollten ihnen ein Audi geben. Als es dann aber soweit kam, dass ihnen ein Auto bereitgestellt werden sollte, wurde ohne weiter darüber nachzudenken aus irgendeinem nicht mehr ganz nachvollziehbaren Grund dann doch ein 735er BMW zur Verfügung gestellt. Dieses Auto stellte sich dann später als für Polizeimunition kaum stoppbar heraus, weswegen sich das Ganze dann noch weiter hinzog. Die ganze Geschichte endet in der maximal möglichen Eskalation. Ein Schusswechsel, in dem allein die Polizei 62 Schüsse abfeuert, und noch eine tote Geisel. Und eine Geschichte, bei der wahrscheinlich sich nicht nur Journalisten und Polizisten hinterher irgendwie mitschuldig gefühlt haben, sondern vielleicht auch der ein oder andere sensationsgeile Zuschauer daheim vom Fernseher. Seitdem jedenfalls herrscht ein anderes Protokoll bei Geiselnahmen. Wir lernen ja zum Glück dazu. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.